Die Forscher aus dem Team des irischen Wissenschaftlers John Cryan gingen 2011 noch einen Schritt weiter. Sie fütterten die Hälfte ihrer Mäuse mit einem Bakterium, das dafür bekannt ist, den Darm zu pflegen. Lactobacillus rhamnosus JB1. Die Mäuse mit dem so aufgepimpten Darm schwammen tatsächlich nicht nur länger und hoffnungsvoller, in ihrem Blut ließen sich auch weniger Stresshormone nachweisen. Außerdem schnitten sie in Gedächtnis- und Lerntests deutlich besser ab als ihre Artgenossen. Durchtrennten die Wissenschaftler aber den sogenannten Nervus vagus, gab es keinen Unterschied mehr zwischen den Mäusegruppen. Dieser Nerv ist der wichtigste und schnellste Weg vom Darm zum Hirn. Er läuft durch das Zwerchfell zwischen Lunge und Herz an der Speiseröhre hoch, durch den Hals bis in das Hirn. In einem Versuch an Menschen konnte man feststellen, dass sich die Probanden wahlweise wohlfühlten oder Angst bekamen, wenn der Nerv mit bestimmten Frequenzen stimuliert wurde. Seit 2010 ist in Europa sogar eine Therapie bei Depressionen zugelassen, die darauf beruht, den Vagusnerv so zu reizen, dass es den Patienten dadurch besser geht. Der Nerv funktioniert also ein bisschen wie eine Telefonleitung zur Kopfzentrale, über die ein Außendienstmitarbeiter seine Eindrücke mitteilt. Das Gehirn braucht diese Informationen, um sich ein Bild davon machen zu können, wie es im Körper so zugeht. Denn es ist so isoliert und geschützt wie sonst kein anderes Organ. Es sitzt in einem knöchernen Schädel, ist umhüllt von einer dicken Gehirnhaut und filtert jeden Tropfen Blut noch einmal durch, bevor er die Hirnbereiche durchströmen darf. Der Darm dagegen befindet sich mitten im Getümmel. Er kennt alle Moleküle aus unserem letzten Essen, fängt herumschwirrende Hormone neugierig aus dem Blut ab, fragt die Immunzellen nach ihrem Tag oder lauscht andächtig dem Surren der Darmbakterien. Er kann dem Gehirn Dinge über uns erzählen, von denen es sonst niemals eine Ahnung hätte. All diese Informationen sammelt der Darm nicht nur mit Hilfe eines beachtlichen Nervensystems, sondern auch auf einer riesigen Fläche. Das macht ihn zum größten sensorischen Organ des Körpers. Augen, Ohren, Nase oder Haut sind nichts dagegen. Ihre Informationen gelangen ins Bewusstsein und werden dazu benutzt, dass wir auf die Umwelt reagieren können. Sie sind damit so etwas wie Einparkhilfen, wenn es um unser Leben geht. Der Darm dagegen ist eine riesige Matrix. Er empfindet unser Innenleben und arbeitet im Unterbewusstsein. Darm und Hirn arbeiten schon sehr früh zusammen. Die beiden entwerfen einen großen Teil unserer ersten Gefühlswelt als Säuglinge. Wir lieben wohlige Sattheit, verzweifeln über Hunger und quälen uns quengelnd mit Blähungen herum. Vertraute Personen füttern, wickeln und machen Bäuerchen mit uns. Als Babys besteht unser Ich stark fühlbar aus Darm und Hirn. Wenn wir älter werden, erfahren wir die Welt immer mehr mit allen Sinnen. Wir weinen dann nicht mehr lauthals, wenn im Restaurant das Essen schlecht ist. Die Verbindung von Darm zu Hirn ist allerdings nicht plötzlich weg, sondern nur deutlich verfeinert. Ein Darm, der sich nicht gut fühlt, könnte uns jetzt subtiler aufs Gemüt drücken. Und ein gesunder, wohlernährter Darm unsere Stimmung diskreter verbessern.